Hallo und herzlich willkommen zur Papa-Comedy-Show, heute über Säugetiere. Eine Prinzessin geht im Wald rein und auf einmal sieht sie einen Frosch. Und da sagt sie, ha, ich kenn dich, du bist der Frosch, ich muss dich küssen, da wärst der Prinz, oder? Da sagt der Frosch, nee, das ist mein Bruder, mir muss dann blasen. Ja, und im Dschungel ist auf dem Baum eine notgeile Fliege und auf einmal läuft ein Elefant vorbei. Bum, bum, bum, bum. Naja, da sagt die Fliege, den packe ich jetzt an. Und dann geht's hinterm Elefanten. Der Elefant spürt natürlich nichts, ist klar, ne? Auf einmal läuft der Elefant weiter. Bum, bum, bum, bum. Und der Kokosnuss fliegt auf den Kopf. Und der Elefant fängt das Schreien an. Die Fliege hinten. Leiden sollst du, leiden, leiden, leiden. Ja, und das Zebra geht spazieren und unterm Spazieren gehen sich der Pferd. Und er sagt, du Pferd, was machst denn du eigentlich den ganzen Tag? Da sagt das Pferd, zieh dein Pyjama aus, dann zeige ich's dir. Ja, und die Mutter geht mit ihrem Kind spazieren und auf einmal sieht das Kind ein Esel. Und der Esel, wisst ihr ja nicht, das hat ja wirklich ein langer Apparat. Naja, und da sagt das Kind, Mama, schau mal, der Esel ist krank. Da sagt die Mutter, scheiße, dass dein Vater nicht die gleiche Krankheit hat. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, wenn's heißt Papa Comedy Show.